Schillersbriefe mit Körner, Teil 1. Karl der Zwölfte hat mich auch immer unter Voltaires historischen Arbeiten vorzüglich interessiert. Es ist ein so schönes Ganzes, eine Art von Epopäe. Ich bin begierig, ihn noch einmal zu lesen, wenn du fertig bist. Du hast dir wohl zu große Erwartungen vom Drucke gemacht. Huber hat er doch auch nicht missfallen. Am besten ist es, du bestimmst künftig genau die Art der Lettern durch Beispiele und die Zahl der Zeilen. Was du sonst bemerkst, ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen und es geht gewiss vielen anderen Lesern auch so. Der Abschreiber hat ein Taler 16 Groschen für ein Exemplar verlangt, ungefähr ein Groschen 6 Pfennig für den Bogen. Ich habe sie bewilligt, weil ich den Preis billig fand und bei diesem gleich 2 Exemplare bestellt, wovon eins in dieser, das andere in der künftigen Woche fertig wird. Heute kommt noch ein Abschreiber, mit dem ich noch nicht gesprochen habe. Werde ich mit diesem einig, so lasse ich gleich das dritte Exemplar von ihm anfangen, sowie der erste eine Lage fertig hat. Wo nicht, so muss ich Gott lieb eins zu schreiben geben, womit er in 14 Tagen fertig sein will. Also bekommst du zu Ende der Zahlwoche gewiss 3 Exemplare. Gestern höre ich von Hase, dass Graf Moritz Brühl von Seifersdorf mit 2000 Talern Gehalt nach Berlin als Kammerherr geht. Er hat es von guten Quellen. Also ist's hohe Zeit, diese Bekanntschaft noch zu machen. Auch spricht man davon, dass unser Hof die schwedische und spanische Gesandtschaft eingehen lassen will, weil von dort her kein Gesandter mehr zu uns kommen würde. So wäre Redern Gesandter in Partibus Infidelium. Lebe wohl, Minna und Dorschen grüßen, Huber schweift herum. K.